was du fühlst, wenn du von Freiheit sprichst. Ist es für dich nur ein leeres Wort? Glaubst du überhaupt, dass es sie gibt? Hast du sie schon gesehen oder einmal gespürt? Oder hat dich dieser Staat blind durchs Leben geführt? Einigkeit bringt das System in die Knie. Recht, so etwas gab es hier fast nie. Freiheit ist hier nur Theorie. Ein freies deutsches Reich ist unser Ziel. Unser Ziel. Und zeigt so euren Widerstand auf die Straße, Kameraden, für ein freies Heimatland. Niemand soll, solange wir leben, unser Ziel verloren gehen.